Würden Sie jetzt den Film starten? Kiss. You must remember this. A kiss is just a kiss. Denk dran, ein Kuss ist immer noch ein Kuss. Und wenn zwei Liebende sich locken, dann sagen sie immer noch, ich liebe dich. And when two lovers woo, they still say I love you. Kiss. Platz 5. Vom Winde verweht von Victor Fleming. 1939. Schluss. Hörst du, Scarlett? Schluss. Und dann küsst Red sie natürlich doch. Nicht, ich werde schwach. Das sollst du auch werden. Du bist zur Liebe bestimmt. Scarlett ist eine echte Südstaaten-Zicke und sie wird auch nach diesem Kuss eine veritable Zicke bleiben. Das Interessante an diesem Klassiker aller Filmküsse ist, dass auch danach das Rumgenöle einfach weitergeht. Erstaunlich, denn so richtig hat Red alias Clark Gable Scarlett alias Vivian Leigh wohl doch nicht überzeugt. Trotz seiner Kuss-Großmannssucht. Keiner von den Narren hatte je richtig geküsst. Platz 4. Planet der Affen von Franklin J. Schaffner. 1968. Es gibt diesen schockierenden Moment in Schaffners Film. Der Astronaut Taylor Charlton Heston ist auf einem fremden Planeten gelandet, auf dem Affen herrschen. Warum? Er wird es erst ganz am Ende erfahren. Da reitet Taylor am Strand entlang und sieht die Ruine der Freiheitsstatue. Er war die ganze Zeit über auf seiner, auf unserer Erde, auf der die Menschheit die eigene Zivilisation durch einen Atomkrieg vernichtet hat. Bevor aber Taylor die Menschheit verflucht, trennt er sich von seinen Affenfreunden und küsst die Schimpansenfrau Zira auf den Mund. Doktor, gestatten Sie, dass ich Sie zum Abschied küsse? Na gut, aber Sie sehen ohne Bart so hässlich aus, Taylor. Artenübergreifender Kuss, ein schöner in den 1960er Jahren politisch ziemlich unkorrekter Kontrapunkt zur Hybris des Menschen. Platz 3. Spider-Man von Sam Raimi, 2002. Ach ja, der Kuss im strömenden Regen, durchnässte Kleidung, Tropfen auf der Haut. Ach, wie erotisch, wie prickelnd, wie beunruhigend im besten Sinne, Ausrufezeichen. Und was für ein Klischee. Dass allerdings Sam Raimi in dieser wunderbaren Kussszene zwischen Tobey Maguire als Peter Parker, sprich Spider-Man, und Mary Jane, gespielt von Kirsten Dunst, im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellt. Spider-Man hängt kopfüber von, nun ja, nicht von der Decke, sondern irgendeinem Hochhaus, und Mary Jane, gerade von ihm vor üblem Burschen gerettet, steht vor dem hängenden Spinnenmann und zieht ihm die Maske so weit herunter, dass der Kussmund frei wird. Zum Platz 2, Brokeback Mountain von Ang Lee, 2005. Ernest Del Mar und Jack Twist, die beiden Cowboys in Ang Lees Brokeback Mountain, Heath Ledger und Jake Gyllenhaal, müssen natürlich, nachdem sie das erste Mal Sex hatten, gierig, hemmungslos. Sie müssen natürlich 1963 in Wyoming sagen. Das war eine einmalige Sache, die da passiert ist. Weil? Also ich bin nicht schwul. Ich auch nicht. Doch es entwickelt sich wirkliche Liebe. Mit Brokeback Mountain und den beiden küssenden Cowboys, die hier keine Kühe, sondern Schafe hüten, kommt der schwule Sex 2005 im Mainstream-Kino an. Der Kuss aber zwischen Ernest und Jack da oben in den Bergen ist von einer unfassbaren Schönheit und Zärtlichkeit. Er wirkt authentisch, liebevoll, ganz und gar körperlich. Wunderschön. Platz 1. Susi und Strolch von Clyde Geronimi, Wilfried Jackson und Hamilton Lusky, 1955. Dies hier, dies ist das Geräusch des Einsaugens der Spaghetti am gemeinsamen Teller, am gemeinsamen Tisch im italienischen Restaurant, was mit nachgerade physikalischer Notwendigkeit zur Berührung der Lippen führt. Und im Hintergrund, es ist zu hören. Doch dass die Liebe durch den Magen geht, dies ist tatsächlich in einem wunderbaren Bild zusammengebunden in diesem Meisterwerk. Wenn sich die Liebenden küssen. Übrigens, er ist ein Mischlingshund, sie eine edle Cockerspaniel-Dame. Der Romantik und dem Bezaubertwerden durch diesen Kuss in der Filmgeschichte tut das keinen Abbruch. Schluchz, Schnief.